Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Hiob, Kapitel 42, Vers 1 bis 6. Da antwortete Hiob dem Herrn: Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Du hast gesagt: Hör zu, ich will reden. Ich will dir Fragen stellen und du sollst sie mir beantworten. Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe, und bereue in Staub und Asche. Gott segne dieses Wort. Mit Gott reden. In dieser bemerkenswerten Passage hier aus dem Buch Hiob, im abschließenden Kapitel im Alten Testament, Hiob Kapitel 42, lernen wir mehr über was wichtig ist, worauf es ankommt, mit Gott zu reden. Und Hiob redet hier mit dem Herrn, er antwortet dem Herrn, denn was hier passiert ist, dass er nun nach seinem sehr langen Leidensweg und Schwierigkeiten hat im Leben und Trauerbewältigung hat und ja, so viele Schwierigkeiten, also Freunde besuchen ihn, wollen ihm helfen in seiner Not, körperliches Leid erfährt er durch eine Krankheit an seinem Körper und so vieles mehr. Und seine Freunde helfen nicht, sie klagen ihn an. Sie sagen: Du musst, hast etwas getan und deswegen bestraft Gott dich. Und wie sich das darstellt, ist das verkehrt. Also sie klagen ihn fälschlicherweise an und zu Unrecht auch. Ja. Und hier ist es also so, dass Gott Hiob zu Rede gestellt hat, denn Hiob, obwohl er gottesfürchtig und fromm ist, wollte er seinen Fall sozusagen vor Gott bringen und Gott sozusagen in die richtigen Schranken weisen, mehr oder weniger gesagt. So, aber Gott zeigt ihm dann auf, dass hier sind Grenzen. Ja, ich bin der Schöpfer des Universums und vieles mehr. Und es ist nun so, dass hier Hiob, dass Gott nun ihn nicht bestraft oder böse auf ihn ist, denn ganz und gar nicht. Denn wie sich das denn hier da herausstellt, ist eben Gott, ist Hiobs Herz Gott immer noch zugewandt. Er bereut, dass er Gott herausgefordert hat, aber er stellt eben fest, dass Gott eben alles kann. Und ganz besonders wunderbar ist Vers 5. Lest mal selber durch, im Kapitel 42, Vers 5. Sagt dann Hiob: Bisher kannte ich dich nur vom Hörensagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Gott segne dieses Wort. Und hier, natürlich sieht er Gott nicht in dem Sinne, aber mit seinem Herzen sieht er Gottes Herz und dass Gott ihm zugewandt ist. Und Hiob bereut dann hier sofort, ja, wie der Ruf, was er gesagt hat, bereut. Und das ist also schon unglaublich, was hier passiert. Und worauf es ankommt, ist also, dass wir mit Gott reden, wie auch Hiob auch, und uns wissen, dass er souverän ist in allem seinem Tun und Wirken. Und das heißt nun nicht, dass wir frei sind, wenn wir zu Christus kommen, als reuige Sünder, dass auf einmal unser Leben völlig verändert ist, also im Sinne von materiellen Reichtum oder wie auch immer. Das ist falsch. Oder dass wir frei von Krankheit sind oder Sorge oder Kummer und Schmerz und Leid. Das hat damit nichts zu tun, sondern es kommt hier darauf an, dass wir erkennen, zu Christus zu kommen, denn die Einladung ist, mit Christus zu sprechen, ihn in unsere Herzen zu lassen. Und der Heilige Geist wirkt dann in und durch uns, in unsere Herzen. Und darauf kommt es an. Denn Gott hat für jeden Menschen einen Plan, einen Zeitrahmen. Und das ist für jeden Menschen individuell. Aber die Einladung ist, zu ihm zu kommen, wo noch Zeit ist, als reuige Sünder und eine persönliche Beziehung mit ihm einzugehen. Darauf kommt es an. Und das lernen wir hier in diesem Buch Hiob. Und das ist schon bemerkenswert, wie Gott hier in und durch Hiob wirkt. Also geht mal rein ins Buch Hiob. Ist ein bisschen länger, hat ein paar mehr Kapitel, aber lest mal, wer denn nun hier die Gegenspieler sind und wie Hiob dann antwortet. Und wir erkennen die Wichtigkeit, mit Gott zu reden. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort hier aus dem Buch Hiob. Die Wichtigkeit, mit dir zu reden und natürlich auch zuzuhören, ja, auch still zu sein in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus und in dein Wort zu gehen, in die Bibel, immer wieder und ja, tagtäglich ja, Mut und Hilfe zu erhalten durch dich, in und durch dich und in Jesus Christus. Und mögen wir so wie Hiob deinem Wort folgen. Und es ist nicht immer so, dass die Sachen sich dann so auswirken zum Schluss, wie es bei Hiob ist, dass wir ja deinen Segen, dass er sich so manifestiert wie bei Hiob, das ist für jeden Menschen unterschiedlich. Und wichtig ist nur, dass wir mit dir sprechen und die Kommunikation, den Dialog mit dir aufrechterhalten zu allen Zeiten und auch ruhig sind, still sind und dir zuhören, was du uns in die Herzen sprichst, wie du es hier auch hier mit Hiob machst. Wir danken dir, Jesus, für dein Wort und beten dieses in deinem geheiligten Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.